mich rum, die Menschheit weg. Überall Chaos und Tod, Blut dampf in der Luft. Färbte die Wolken rot, ich raff mich auf, beginn zu laufen durch Trümmer und durch Häuserhaufen. Ich renn schneller, doch will nur ruhen. Spitze Steine sind wie Messer in den Schuhen. Die Zerstörung nimmt kein Ende, ich bleib stehen. Blinde Hoffnung sagt, das Ende wird vorübergehen. Auf kaum Grund schleicht eine Bewegung und ich fürchtete ernsthaft um meine Überlebung. Das Biest verschmolz fast mit der Landschaft. Ich konnte kaum sehen, was mir da Angst macht, bis das Ding durch Zweig und Dunst mir entgegentritt. Die Distanz reicht kaum ein Schritt. Ein Maschinenwesen mehr als Manzo, was auf der Welt so vorgeht, dachte ich, kann dich doch. Und ich will nicht glauben, dass das wirklich passiert. Seh mich um und such nach Waffen. Eine Stange, pack sie, hör sie krachen. Doch sein Arm ist viel zu schnell, wie ich erschrocken und entarmt dann feststell. Es fixiert mich, sein großes böses Auge. Im Lichte seines Scheins seh ich dem Tod ins Auge. Das Maschinenwesen mehr als mannshoch, pack mich, diesen Kampf wollte ich doch.